Das ist einfach einer der besten Shooter. Also die hauen immer beste Shooter raus. Black Ops 2 zum Beispiel. Bestes Game Black Ops auch. Und ich hoffe einfach, dass der dritte Teil genauso geil wird wie die ersten zwei. Dimitri ist 19 und hat gerade angefangen zu studieren. Er ist aus Nürnberg angereist zur Gamescom und saß dafür über 4 Stunden im Zug. Dann hat er 1 Stunde auf den Einlass in die Messehallen gewartet und es durch die Menschenmassen hindurch hierher geschafft. In die Halle 8.1. Und jetzt wartet er schon wieder. 2 Stunden, zeigt das Schild, muss er sich noch mindestens gedulden. Hier in der Schlange. Dann irgendwann darf er Call of Duty Black Ops 3 anspielen. Einen populären Ego-Shooter. Für ganze 10 Minuten. Computerspieler wie Dimitri nehmen jede Menge Strapazen in Kauf, um einen kurzen Blick auf die Spiele der Zukunft zu erhaschen und auf die Trends, die die Games-Kultur morgen und übermorgen prägen werden. Doch wenn man den Managern der Branche so zuhört, dann kommt der Verdacht auf, dass die Trends von morgen in Wirklichkeit vor allem eines sind: die Trends von gestern. Pete Hines, Vizepräsident von Bethesda, einer der größten Spielefirmen der Welt. Die Computerspielindustrie wächst in alle Richtungen. Mobile Spiele werden wichtiger, Online wird wichtiger, Free-to-Play-Games werden wichtiger, der Konsolenmarkt wächst. Es ist faszinierend, Computerspiele sind gerade dabei, die wichtigste Unterhaltungsform zu werden. Und sie werden größer und größer. Natürlich, Spiele finden ein immer größeres Publikum, Spiele werden teurer in der Produktion, Spiele sehen immer bombastischer aus. Und natürlich wird mit Spielen immer mehr Geld verdient. Das allerdings hätte man auch schon vor 20 Jahren sagen können. Echte Neuerungen hingegen sind zunächst schwer ausfindig zu machen. Am ehesten könnte noch Dinosaurier als Trend durchgehen. Ja, tatsächlich, die Urechsen spielen in einer erstaunlichen Anzahl von neuen Spielen eine prominentere Rolle. Und dann ist da natürlich noch Virtual Reality. Doch viel ist von den Brillen, die den Nutzer in eine künstliche Art von simulierter Realität katapultieren sollen, nicht zu sehen. Der wahrscheinliche Grund: die Gamescom ist Spektakel. Und Menschen dabei zuzusehen, wie sie klobige Hightech-Brillen aufhaben, das ist weit weniger spektakulär als riesige Leinwände und übergroße Boxen, aus denen Kirmes-Techno strömt. Doch wer sich durch die Hallen treiben lässt, wer sich auch mal verläuft oder bei den großen Ständen an die Ränder schaut, der stößt dann doch noch auf einen ausgewachsenen Trend, den man folgendermaßen zusammenfassen kann. Indie ist der neue Mainstream. Früher, da waren kreative Spiele von unabhängigen Entwicklern kaum zu sehen oder man musste sie am Rande der Messe suchen. Doch das ist anders geworden, sagt Tino Hahn. Er war bis vor kurzem Chefredakteur der Gaming-Seite IGN. Jetzt funktionieren viele Nischenspiele einfach auch im Mainstream, weil einfach viel mehr Leute Interesse oder Blut geleckt haben und einfach Spiele spielen wollen, die sie vor ein paar Jahren noch nicht angefasst hätten oder einfach noch gar nicht drüber Bescheid gewusst hätten. Also die Gamescom öffnet einfach den Blick für Spiele, die außerhalb liegen und die aber trotzdem viel spannender sind für viele Spieler. Da immer mehr Menschen Computerspiele spielen, können auch obskure Produktionen ihr Publikum finden. Spiele, in denen man einsam und alleine durch den Weltraum springt. Spiele, in denen man lediglich durch eine pittoreske Landschaft spaziert. Spiele, in denen man nicht mehr tut, als ein Berg zu sein. Die lupenreinen Mainstream-Spiele, die gibt es aber natürlich immer noch. Nach 2 Stunden darf Dimitri endlich das neue Call of Duty Black Ops 3 ausprobieren. Er ist begeistert und macht sich sofort auf, denn da vorne, da wartet sie schon, die nächste lange Schlange. Also es war richtig stark und ich finde, auf den Videos sieht es nicht so krass aus, wie man es selber zeigt. Es war voll das geile Feeling und ich finde es Hammer.